Dialoge Seite 79. Daher bedarf es einer Welt von Volkswirten, Bankbankröten, industriellen Kapitalisten, Männern mit Projekten, Millionären, denn schließlich wird alles durch eine Frage der Ziffer gelöst werden